akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Halli, hallo. Wir sind wieder da. Und wir haben euch was mitgebracht. Eine neue Ausgabe des libertären Podcasts, nämlich. Wir schauen dieses Mal in die USA, wo ein wahnsinniger Präsident die Welt noch weiter in die Scheiße reitet. Außerdem haben wir mit Kadus gesprochen, die unter anderem in der Ukraine und in Gaza im Einsatz sind. Und wir waren in Berlin unterwegs. Die Kolonie 10 im Wedding ist nämlich von Verdrängung bedroht. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Kommentare von euch. Ihr erreicht uns unter aradio-berlin@reiser.net oder auf Mastodon unter aradio-berlin. Alles weitere findet ihr unter aradio-berlin.org. Wie immer sind wir auch live zu hören. Aradio Durchbruch hört ihr wieder am 16.04. um 21 Uhr auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Am selben Tag, aber schon um 15 Uhr, gibt's auch unseren Podcast auf derselben Welle im Radio. Also hört doch mal rein. Und jetzt geht's los mit den News. Und hier ein kurzer Überblick über unsere Schlagzeilen im Anarchist Newsroom mit Rückblick auf den März. Zelle aus der Prozesserklärung Daniela Klettes. Kolumbien, FARC-Offensive zum Todestag von Manuel Marulanda. Indonesien, Call for Solidarity. Und Italien, Achtung, Spyware. Newsroom, März 2025. Auszug aus der Prozesserklärung von Daniela Klette vom 25.03. Zelle. Heute möchte ich mich bei allen denen bedanken, die mit mir oder uns als Freundinnen oder liebe Bekannte zu unterschiedlichen Zeiten zusammen gewesen sind. Es war nicht einfach, nicht unsere wirkliche Geschichte offen machen zu können. Aber das ist eine Regel der Illegalität zum Schutz aller. Dass so viele, mit denen ich befreundet oder nur bekannt war, völlig unvorbereitet die teils gewaltvolle Repression abbekommen haben und auch mit mehrmaligen Verhören drangsaliert wurden, tut mir leid. Ich hätte nicht erwartet, dass es so ausufernd und bedrohlich passieren würde. Ich hoffe, es geht den meisten von euch trotzdem wie mir, denn ich bin froh, euch kennengelernt zu haben. Am 26. Februar 2024 wurde ich aus meinem bisherigen Leben herausgerissen. Daniela Klette wurde 27 Jahre nach Ende des Projektes Stadtguerilla gefasst und wird der dritten Generation der RAF zugerechnet. Ihr Prozess hat am 25.03. vor dem Oberlandesgericht Celle begonnen. Liebe Justiz, lasst vermeintliche RAF-Rentnerinnen und ihre NachbarInnen in Ruhe und macht euer rechtes Auge auf. Offensive zum Todestag von Manuel Marulanda, Kolumbien. In der Provinz Cauca hat die FARC-EP Fuerzas Armadas de Colombia Ejército del Pueblo zum Todestag des ehemaligen Oberkommandierenden und großen Guerillaführer Manuel Marulanda Vélez eine Offensive begonnen. Dieser Teil der FARC-Guerilla befindet sich im Krieg mit der kolumbianischen Regierung und es wurden staatliche Sicherheitskräfte an mehreren Orten angegriffen. So wurden Polizei und Militär in Caldono, Toribio, Miranda, Corinto, Santander de Quilajao, Suarez, Morales und Cajibio angegriffen. An einigen Orten wurde über mehrere Stunden gekämpft und die lokale Bevölkerung konnte ihre Häuser nicht verlassen. Es war der 17. Todestag von Manuel Marulanda Vélez, der bis zu seinem Tod im Jahr 2008 aufgrund eines Herzinfarktes in den Bergen von Meta der Oberkommandierende der FARC-EP war. Zu Ehren des Todes von Manuel Marulanda rief die FARC-EP den 26. März als den Tag auf das Recht der Völker zum bewaffneten Aufstand aus. International Call for Solidarity, Indonesien, Der Präsident Indonesiens, der Schwiegersohn des langjährigen Diktators Suharto, will eine Gesetzesänderung durchbringen, die festlegt, dass die Armee Indonesiens als Werkzeug der dortigen Herrschenden erhalten und weiter ausgebaut wird. Das indonesische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das dem Militär mehr Befugnisse in Bezug auf Terrorismusbekämpfung und Strafverfolgung sowie aktiven Militäroffizieren den Zugang zu mehr zivilen Regierungsämtern frei machen soll. Den kompletten Call for Solidarity, Halt Indonesia's Slide into Military Dictatorship, könnt ihr auf Indymedia nachlesen. Achtung, Spyware, Italien. Die italienische Regierung hat zugegeben, Spionagesoftware gegen Seenotrettungs-NGOs eingesetzt zu haben. Es gab Cyberattacken gegen Smartphones von Aktivistinnen, die mit der Organisation Mediterranean Saving Humans zusammenarbeiten. Die verwendete spionagische Software Graphit macht es möglich, Zugriff auf Endgeräte zu erhalten und beispielsweise Textnachrichten mitzulesen. Sie wird nur an Regierungsbehörden verkauft. Das Ausspionieren wurde bekannt, weil WhatsApp im letzten Jahr 90 NutzerInnen informiert hatte, dass sie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Darunter waren hauptsächlich JournalistInnen und MenschenrechtsaktivistInnen. Die vollständigen Artikel, mit denen wir arbeiten, findet ihr wie immer der Reihe nach in den Shownotes. Um mehr über die aktuelle Situation in den USA zu erfahren, haben wir uns beim relativ neuen anarchistischen Podcast The Beautiful Idea bedient, das wie wir Teil des Channel Zero Networks ist. Aus deren Interview mit dem Autor Jimmy Merchant haben wir einige Teile genommen und für euch übersetzt. Konkret geht es nicht nur um die verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Gruppen hinter der aktuellen Trump-Regierung, sondern auch um deren gemeinsamen Ziele, Konfliktlinien und mögliche Bruchstellen. Let's talk about the terrain under Trump. Reden wir über die Situation unter Trump. Es wurde ja viel darüber diskutiert und auch wir werden darüber sprechen, nämlich über die Kräfte hinter Trump, die Tech-Kapitalistinnen, die ihn unterstützen, insbesondere die Tech-Eliten und solche Dinge. Wenn man sich die herrschenden Wirtschaftseliten ansieht, die Teil seiner Koalition sind, wie schätzt du die ein? Was erhoffen die sich von Trump? Why is that there and what do they want to get out of Trump? This is definitely one of the, I think, most important questions of the moment. Dies ist definitiv eine der wichtigsten Fragen aktuell, nämlich ein Verständnis dafür zu entwickeln, was in der herrschenden Kapitalistenklasse in den USA vor sich geht. Seit etwa 10 Jahren gibt es eine Art Bürgerkrieg innerhalb der höchsten Ebene der herrschenden Klasse dieses Landes. Diese hat spätestens nach der Pandemie und während der beiden Jahre definitiv an Fahrt aufgenommen. Dieses Phänomen hat viele Dimensionen, aber er lässt sich als eine Art Spaltung zwischen verschiedenen Gruppen darstellen. Da gibt es zum einen die Tech- und Private-Equity-Unternehmen und diese Art von Tech-UnternehmerInnen, für die Musk und Peter Thiel und David Sachs und diese Spinner stehen, also die bekanntesten Köpfe der neuen Tech-Bewegung sind, richtig? Mark Andreessen, diese Art von Leute. Dazu kommt noch eine ganze Gruppe von Finanziers, die aus der sogenannten privaten Fondsindustrie kommen, die im Grunde genommen, um es kurz zu machen, Private-Equity-Hedgefonds und ähnliche Arten von kleineren privaten Finanziers sehr wohlhabende Einzelpersonen sind. Die Zahl dieser Finanziers ist in den letzten 7 oder 8 Jahren explosionsartig angestiegen. Denn als Geld wirklich billig war, die Zinssätze wirklich niedrig waren, nahe Null, und tonnenweise neues Geld von der Federal Reserve in das private Finanzsystem floss, schuf dies eine ganz neue Riege von KleinanlegerInnen und privaten Fonds, Kryptowährungen, die ebenfalls ein Teil davon sind. Sie alle wuchsen in diesem Umfeld auf, vervielfachten sich zu Tausenden und wurden zu einigen von Trumps loyalsten, wenn ich diesen Begriff hier verwenden darf, kleinbürgerlichen FußsoldatInnen. Term petty bourgeois, like foot soldiers. And so those are kind of, they're related, but those are kind of two different. Und so gibt es also 2 verschiedene Fraktionen von Trumps finanzieller Unterstützung und seiner Koalition. Denn auf der anderen Seite der Kluft gibt es diese riesigen, wirklich mächtigen, mit der Regierung verbundenen Unternehmen, wie Goldman Sachs, JP Morgan Chase, die großen Banken, die den meisten Menschen bekannt sein dürften. Aber noch mehr sind es diese riesigen Vermögensverwalter, wie BlackRock und Vanguard. Vor allem die Gruppen um BlackRock sind extrem gut vernetzte Finanzkonzerne, die derzeit viel größer sind als die Investmentbank selbst und die etwa 25% des größten Teils des Aktienmarkts kontrollieren. Ich meine, sie haben Eigentumsanteile am S&P 500 Aktienmarkt und sie sind sehr gut mit der Regierung verbunden. Sie helfen der Regierung bei der Gestaltung der Politik und sie helfen der Regierung bei der Durchführung von Maßnahmen und deren Umsetzung. Und es hat sich eine Art Konflikt zusammengebraut zwischen dieser sehr mächtigen und gut vernetzten Volksfraktion der Finanzwelt und dieser kleineren, kleinbürgerlichen und technikaffinen Fraktion der Finanzwelt, die sich hinter Trump gestellt hat. Und ich glaube, dass die Trump-Partei gerade dabei ist, ihre Feinde im Staat anzugreifen, indem sie deren Führung durch die von ihnen bevorzugten Leute ersetzt, die ihnen vorteilhafte Verträge mit dem Staat und lukrative Geschäfte anstelle der BlackRocks und der Goldman Sachs der Welt gegeben werden. Dazu gäbe es noch viel mehr zu sagen. Ich denke, dass diese Art der Spaltung der herrschenden Klasse im Moment sehr wichtig ist. Und ich denke, sie erklärt viel von dem seltsamen bunten Haufen von Finanz- und Technikfreaks, die sich hinter Trump 2.0 gestellt haben und wirklich einen großen Teil der politischen und ideologischen Arbeit leisten, die das Ganze zusammenhält. Im Grunde sehen sie Trump als eine Figur, die dieses Machtspiel in Gang setzt, um diesen wirtschaftlichen Coup zu starten, um wirtschaftliche und Profitmöglichkeiten zu ergreifen. To basically take economic and profit opportunities and award it to themselves. Yeah, there's a recent piece by Three-Way. Ja, es gab kürzlich einen Artikel, in dem Aaron Bartley zitiert wurde, der sagte, dass die Tech-Eliten und die Tech-Rechten den Staat nutzen wollten, um den Übergang zur Kryptowährung zu managen. Sie wollten natürlich das Thema KI vorantreiben, aber sie wollten auch den Staat nutzen, um US-Konzerne aggressiv gegen chinesische Technologie abzuschirmen. Und ja, ich meine, wir konnten sehen, wie gut das funktioniert hat. Sie wollen auch sicherstellen, dass die Regierung die Infrastruktur zur Verfügung stellt und Umweltvorschriften abschafft, damit sie mehr bauen und mehr Energie verbrauchen können, weil all diese Dinge, insbesondere die KI, so viel Energie brauchen. Und einfach eine nationalistische Wirtschaftspolitik vorantreiben, die es ihnen ermöglicht, mit China zu konkurrieren. Zumindest argumentiert diese Person so, und ich gehe davon aus, dass du weitgehend mit ihm übereinstimmst. This person argues that I'm assuming you're pretty much in agreement. Yeah, absolutely. People like Musk. Ja, absolut. Ich meine, Leute wie Musk und Thiel brauchen den Schutz und die Unterstützung des Staates, um Regulierungen und Steuerbedrohungen sowie die Konkurrenz durch globale Konkurrenten in China und vor allem in Europa abzuwehren. Europa ist sehr daran interessiert, multinationale amerikanische Technologie- und Internetunternehmen zu besteuern. Sie versuchen schon seit Jahren, das zu erreichen. Und natürlich wollen US-Unternehmen keine Steuern zahlen. Daher denke ich, dass sie die Trump-Administration nutzen werden, um Europa dazu zu drängen, das fallen zu lassen. Sie brauchen eine wirklich energische, protektionistische Führung oder einen Staat, der bereit ist, alles zu tun, was nötig ist, um ihren Marktzugang, ihre Marktchancen und ihre Gewinne gegenüber den Konkurrenten in Ländern wie China zu sichern, wo Unternehmen zunehmend auf demselben Niveau operieren wie US-Unternehmen. Denn aktuell haben US-Unternehmen nicht mehr eindeutig die globale Führungsposition inne. Und diese Kreise wollen die globale US-amerikanische technologische und unternehmerische Vorherrschaft. They want global American technological and corporate dominance. Trump has said this himself. Die Verschiebung der Loyalität von der Demokratischen Partei hin zu Trump hat sich jetzt bei vielen der Tech-Eliten wirklich vollzogen. Und wir sollten auch im Hinblick auf den ideologischen Aspekt des Ganzen ein wenig mehr darüber sprechen. Aber lässt es sich einfach so erklären, einfach nur weil Biden und viele Leute in der Regierung versucht haben, gegen viele dieser Unternehmen vorzugehen, dass sie einfach ausgeflippt sind und gesagt haben, wir müssen jetzt Trump folgen? Just freaked out and said we've got to go with Trump now. That's definitely part of it. Das ist definitiv ein Teil davon. Wenn man sich anschaut, was Leute wie Musk oder Leute wie Mark Andreessen oder sogar Peter Thiel sagen. Viele dieser führenden Tech-Köpfe haben zu Protokoll gegeben, dass sie die beiden Regierungen als quasi sozialistisch oder geradeweg sozialistisch ansehen, als unzulässige Eingriffe von Seiten der Regierung. Was zum Beispiel die Wertpapier- und Börsenaufsicht unter Biden angeht, eine sehr gemäßigte Behörde, die während seiner Amtszeit von einem alten Obama-Mann geleitet wurde. Diese bezeichneten sie als eine Behörde, die einen Krieg gegen Kryptowährungen führe und versuche, sie zu zerstören. Und das nur, weil sie sich für eine leichte Regulierung von Kryptowährungen eingesetzt hatte. Sie sehen darin jedoch die potenzielle Zerstörung ihrer gesamten Branche. Lena Khan, die für die Durchsetzung der Kartellvorschriften zuständig ist, war für sie ebenfalls eine sehr beängstigende Person. Sie war besonders daran interessiert, gegen Amazon vorzugehen. Aber nicht nur, unter anderem also. Und sie wollte sich ernsthaft mit der Monopolmacht einiger dieser althergebrachten Technologieunternehmen auseinandersetzen. Nichts davon ist sehr weit gediehen, aber das hat die führenden VertreterInnen der Technologiebranche nicht davon abgehalten, diesen sehr milden Vorstoß für eine maßvolle Regulierung als eine Art existenzielle Bedrohung ihrer eigenen Existenz zu betrachten. Regulation as some kind of like existential threat to their, you know, to their very being. Beyond that, I think there's a very interesting interview that appeared with Andreessen in the New York Times like a month or so ago. And es gibt ein sehr interessantes Interview mit Andreessen, das vor etwa einem Monat in der New York Times erschienen ist. Darin beschreibt er, wie er als Tech-Unternehmer im Silicon Valley überzeugter Demokrat war, bis etwa 2010, 11 oder 12, als die Angestellten von Startups und Technologieunternehmen begannen, über ihre Arbeitsbedingungen zu sprechen und darüber, worum es in den Unternehmen geht, was diese Tech-Unternehmen tatsächlich tun und ob sie so etwas wie einen Nutzen haben oder etwas Gutes für die Gesellschaft tun. In diesem Interview klingt er sehr verängstigt und traumatisiert von dem Vorfall, den er erlebt hat. Er und seine Kollegen, also die Eigentümer in diesen Technologieunternehmen wie Google und Amazon, aber auch viele andere kleine Unternehmen, hatten es also mit diesen politisch bewussten Fachkräften aus der mittleren Ebene zu tun, die an ihren Arbeitsplätzen anfingen, sich bewusst zu politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Themen zu äußern. Ich denke, dass es hier auch zu einem gewissen Maß um Klassenkampf von oben geht, um eine Reaktion, wo ein Großteil dieser Anti-Woke-Botschaften der Trump-Regierung oder einer ihrer Antriebe Tech-Figuren wie Andreessen sind, die angesichts der politisch bewussten Angestellten, die in den 2000er Jahren in ihre Unternehmen kamen und es ihnen schwer machten, gewinnorientierte kapitalistische Unternehmen zu sein, plötzlich Muffensausen bekamen. Sie haben also ein echtes Interesse daran, Trump und die gesamte Anti-Woke-Bewegung als Möglichkeit zu nutzen, die Radikalisierung eines Teils der Facharbeiterschaft einzudämmen und die Autorität des Eigentümers und Chefs in diesem Bereich der Wirtschaft wieder zu stärken. Basically, yeah, tamp that down and reassert sort of owner and boss authority in that area of the economy. Yeah, I mean, that is. Ja, ich meine, das klingt so dermaßen nach herrschender Klasse, nach Elite, zu sagen, ich wollte kein Faschist sein, aber dann hat jemand in unserer Vorstandssitzung das Wort Gewerkschaft buchstabiert und ich konnte nicht anders. Our board meeting and I just. Exactly. Genau. Had to start quoting Hitler because, you know, what else can I. Mir blieb nichts übrig, als Hitler zu zitieren. Denn was kann man sonst tun? Ich denke, das bringt uns auch schon zu unserem nächsten Thema. Was bedeutet dieser Wandel? Was hältst du von dieser Entwicklung? Wenn man sich anschaut, wie jemand wie Musk den Nazi-Gruß macht und die AfD unterstützt, jemand, der vor ein paar Jahren noch dieser komische Kauz war, der in Joe Rogans Podcast Gras geraucht hat. Und jetzt ist er plötzlich dieser Obermacker an der Spitze dieser neofaschistischen Bewegung. Was sagt das über Teile der Eliten aus, die offen solche autoritären, rechtsextremen, neofaschistischen politischen Bewegungen unterstützen? Was sagt das sonst noch über unsere Welt aus? Political movements, what else does this say about our world? Well, I think there's not a very thick line between libertarianism and fascism, actually. Nun, ich denke, es gibt keine besonders ausgeprägte Trennlinie zwischen Libertarismus und Faschismus, dem US-amerikanischen Libertarismus, denn im Kern geht es beim Libertarismus um die absolute ungestörte Freiheit des Einzelnen. Und in einem amerikanischen Kontext lässt sich das leicht in die absolute ungestörte Freiheit des Chefs übersetzen, im Grunde des Geschäftsinhabers, des Eigentümers, des Firmenautokraten. Ich denke, diese Verbindung ist im Libertarismus immer vorhanden und so ist es eigentlich kein so großer Sprung. Hier kamen verschiedene Strömungen zusammen. Sie bilden keineswegs eine ideologische Einheit. Im Grunde hassen sich viele dieser Leute wirklich. Steve Bannon zum Beispiel, einer von Trumps Leuten von MAGA 1.0, einer der wichtigsten ideologischen Figuren der ersten Trump-Administration, ist von der ganzen Tech-Ideologie, vor allem vom Transhumanismus und einigen der seltsameren Ideen, die Musk und seine Leute haben, ziemlich genervt. Was hältst du davon? Ich meine, es ist gar nicht so einfach, diesen Riss zwischen Bannon und Musk zu lesen. Einerseits sagt Bannon, die wollen Technofeudalismus. Der ist einfach dieser verrückte reiche Typ. Sein Reichtum und sein Einfluss sind ein Affront gegen unseren Populismus. Aber dann dreht er sich um und sagt, ich will sein Geld nutzen, um sicherzustellen, dass all diese faschistischen Gruppen Wahlen gewinnen. Also, was stimmt nun? Diese Spannung ist interessant und ich denke, es ist bezeichnend, dass die Bannon-Kreise Angst vor Musk haben, weil sie in ihm das Potenzial sehen, dass das neue Trump'sche Projekt, das sich seit 2016 völlig verändert hat, dazu führt, dass sich bei ihren AnhängerInnen, vor allem bei den einfachen Magerleuten, Unzufriedenheit breit macht und sie sich von ihnen abwenden. Which has totally changed since 2016. It's a balancing act that Bannon and MAGA. In Bezug auf diese Bevölkerungsgruppen oder Wählerschaft, die es seit der ersten Trump-Regierung gibt, ist es eine Gratwanderung. Für die Parteiführung der Republikaner ist es eine Art Gratwanderung, die versucht, sich zwischen zwei Polen zu bewegen. Zum einen diese Angst, die du beschreibst, dass das Ganze von den Tech-Freaks übernommen wird und von ihren bizarren Ideen, ihrer Besessenheit mit dem H-1B-Visa-Programm und ihrer Verachtung, ihrer offensichtlichen Verachtung für gewöhnliche US-AmerikanerInnen. Und zum anderen dem Ziel von Bannon und seinen Zeitgenossen seit 2015-16, die von ihnen sogenannte Dekonstruktion des Verwaltungsstaats zu erreichen. Dieses Vorhaben der Rechten wurde von Liberalen und Kommentatoren seit Jahren nur belächelt. Denn wie soll es jemals möglich sein, diese bürokratische, nun ja, Monstrosität abzubauen, diesen riesigen Staat, der im Laufe von mehr als einem halben Jahrhundert aufgebaut worden ist. You know, monstrosity that's been this giant state that's been built over the course of more than half a century. But in fact, that's exactly what they're going to work doing right now. Aber genau das tun sie im Moment. Elon Musk und seine pudelhaarige Hitlerjugend in Dog oder Doge, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, laufen amok und tun genau das. In der Federal Reserve, im Finanzministerium, in der IRS. Sie richten Chaos an und tun alles, was sie können, um gegen jeden vorzugehen, den sie als vermeintlichen Feind von Musk und der Trump-Administration ansehen. Also auch im weiteren Sinne gegen alle innerhalb des sogenannten Deep State. Diese Koalition, angeführt von Musk, verfolgt also den dekonstruierten Staat. Und seine Fraktion hat seit fast einem Jahrzehnt erklärt, dass dies ihr wichtigstes Ziel ist. The deconstructed state that Bannon and his faction have been saying is their number one goal since, you know, for almost a decade. I mean, that's really the glue, I think, that's holding this otherwise very conflictual coalition together right now, as it's like it's they're getting results, you know, or at least looks like. Ich glaube, das ist wirklich der Klebstoff, der diese ansonsten sehr konfliktträchtige Koalition im Moment zusammenhält. Denn sie erzielen Ergebnisse. Oder zumindest sieht es so aus. Und ich denke, solange das so aussieht, können die Ergebnisse die Koalition zusammenhalten. Es könnte noch ein wenig brenzlicher werden, wenn sich einige der aktuellen Trends, die wir derzeit beobachten, in Bezug auf den Widerstand der Bevölkerung gegen das, was Trump 2.0 tut, weiter verstärken. Und wenn die Regierung am Ende wirklich die großen Programme der Great Society aus den 60er Jahren und die Sozialversicherungsprogramme des New Deal streicht, um im Haushalt Platz für Steuererleichterungen für Milliardäre zu schaffen. Und wenn sie das wirklich durchzieht, kann ich mir leicht vorstellen, dass es zu einem großen Volksaufstand kommt. Zurzeit würde ich das jedoch nicht als sichere Sache betrachten. Alles, was wir sagen können, ist, dass diese Programme politisch stets als untastbar galten und dass es als politischer Selbstmord galt, sie mit dem Haushaltsmesser anzugreifen. Es bleibt also abzuwarten, was passiert. Und wenn die Unzufriedenheit darüber, was sie tun, wirklich auf breiter Front zunimmt, dann denke ich, dass der schlummernde Konflikt zwischen der Bannon-Fraktion und den Musk-Kadern wieder offener ausbrechen könnte. The Bannon faction and the sort of Musk cadre break out more openly again. Mehr Informationen zu The Beautiful Idea findet ihr unter thebeautifulidea.show. Gewalt entsteht. Von meiner Zeit auf Hitze ist den Weg zu bereit. Und wenn wir erzählt, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Das war Creme Brûlée aus Plauen mit Totalitär. Fuck Charity, Love Solidarity. Das lag vor einer Weile einem Paket von Black Mosquito bei. Die Berliner Organisation CADUS macht International Disaster Response. Was genau das ist? Wir haben bei CADUS nachgefragt. Und dann wäre meine erste Frage, was CADUS überhaupt macht. Ja, CADUS ist eine humanitäre Nothilfeorganisation. Das heißt, wir entsenden eigene Teams in Krisen- und Kriegsgebiete weltweit. Und je nachdem, was dann vor Ort gebraucht wird, leisten wir dann eben Hilfe, unterstützen die Menschen dann vor Ort. Hauptsächlich medizinisch, das ist so das, was wir bisher am meisten gemacht haben. Das heißt, wir haben dann Teams, die dann entweder in lokalen Krankenhäusern mithelfen in den Notaufnahmen oder die medizinische Trainings geben für Laien, aber auch für medizinisches Personal. Oder was wir jetzt gerade sehr viel machen, ist, dass wir so Medivacs, heißt das, medizinische Evakuierungen machen, Patienten verlegen von Krankenhäusern, die gerade entweder ja, unsicher sind und evakuiert werden müssen oder wo die Patienten nicht die Behandlung bekommen können, die sie brauchen, verlegen wir die dann in Krankenhäuser, wo das dann eben geht. Das sind oft Intensivpatienten, das heißt, sie müssen dann zum Beispiel beatmet werden oder so. Da sind wir dann mit Fahrzeugen und Teams da, die das dann machen können. Was wir auch jetzt gerade noch mehr in den Fokus nehmen, ist auch eine technische Hilfe. Das heißt, so in Richtung Wiederaufbau, das haben wir in der Ukraine zum Beispiel auch viel gemacht, dass wir einfach tatsächlich Gebäude und sowas zusammen mit den Menschen vor Ort wieder aufbauen und da das nötige Werkzeug und Know-how liefern. CADUS gibt es ja jetzt auch schon eigentlich seit fast 10 Jahren. Was war denn ursprünglich die Idee hinter CADUS? Wie wurde es gegründet und wie seid ihr so zu dem geworden, was ihr jetzt seid? Unser 10-jähriges? Bis nächstes Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe, euer 10-jähriges. Nee. Dieses Jahr? 2024 war es schon. Ah, na dann, alles Gute nachträglich. Dankeschön. Haben wir auch ein bisschen größer gefeiert, weil wir am Anfang natürlich auch nicht gedacht haben, dass das tatsächlich 10 Jahre lang dann besteht und größer geworden ist, weil ja, angefangen eigentlich aus dem Festivalumfeld, das waren ein paar Leute, die viel auch auf der Fusion, so einem Festival in Mecklenburg-Vorpommern, einige wird es ja wahrscheinlich ein Begriff sein, gearbeitet haben, teilweise auch selber dann schon Hintergrund hatten im entweder Rettungsdienst oder auch in anderen ja, humanitären Organisationen. Und die haben sich dann irgendwann mal so umgeschaut auf dem Gelände und gedacht, ey, eigentlich gibt es hier so viele coole Leute mit so vielen Fähigkeiten, die man auch benötigt, wenn halt irgendwo ja, eine Katastrophe eintritt und irgendwie viele Menschen Hilfe brauchen. Weil auf so einem Acker letzten Endes wird ja auch innerhalb von kurzer Zeit dann alles hochgezogen, was man dann eben braucht, um zehntausende Menschen irgendwie zu versorgen, von Sanitär über Strom, medizinische Versorgung und so weiter. Und daraus entstand dann die Idee, doch vielleicht diese Fähigkeiten zu nutzen, auch aus dem Umfeld Leute zu begeistern, ihre Skills sozusagen abseits auch von so Festivals mit in eine Organisation einzubringen, die ja eben international dann Hilfe leisten kann. Und daraus hat sich dann über die Jahre CADUS entwickelt, wie es dann heute ist. Da gab es dann verschiedene Zwischenstationen, würde ich sagen. Angefangen hat es dann mit den ersten so Ausbildungsmissionen nach Nordostsyrien oder früher ja dann auch oft noch Rojava genannt. Da haben wir dann mit einem kleinen Team, ja, im Prinzip so Rettungssanitäter-Kurse gegeben, einfach weil wir gefragt wurden, ob wir das machen können, weil damals der Bedarf sehr hoch war vor Ort. Da haben halt gegen den IS gekämpft und hatten zum Teil einfach nicht die Fähigkeiten, ihre Leute dann irgendwie zu versorgen, wenn die verletzt waren. Und das war sozusagen der Auftakt, mit dem es dann losging. Dann über Seenotrettung bis zu Einsätzen in Mosul im Irak, auch während ja, quasi die Kämpfe gegen den IS stattgefunden haben. Und das ist dann, hat sich ein bisschen vergrößert, aufgefächert, weil wir halt gesehen haben, dass es auch gerade in Richtung Kriegsgebiet nicht so viele Organisationen gibt, die da tatsächlich vor Ort arbeiten wollen oder können. Und das ist so ein bisschen die Nische auch geworden. Das haben wir nicht unbedingt geplant, dass das so unser Ding wird, aber das hat sich dann tatsächlich einfach so entwickelt, dass wir da drin irgendwann gut geworden sind und wussten, wie man sich in solchen Gebieten bewegt, was man zu erwarten hat, und dann auch Leute zu uns gekommen sind, die die Fähigkeiten hatten und auch bereit waren, so das Risiko einzugehen, was mit solchen Einsätzen einhergeht. Du hast jetzt gesagt, ihr wart in ganz viel so Kriegsgebieten, ne? Ihr wart in Syrien, im Irak, ihr wart in Griechenland, ihr habt Nothilfe gemacht, auch auf dem Mittelmeer. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie ihr eure Einsatzorte auswählt. Früher, ganz am Anfang, so wie ich ja gerade schon mal gesagt habe, Nordostsyrien, das war so ein bisschen von, während wir uns gerade gefunden haben, sozusagen als Gruppe, kam von außen die Anfrage oder auch die Idee, ey, könnt ihr nicht da aktiv werden? Und das fanden wir, ja, war eine gute Idee. Die Leute standen uns natürlich auch irgendwie vom politisch und so recht nahe da in Nordostsyrien, dass wir dachten, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und ja, dann ging es immer so ein bisschen danach eigentlich, wo sehen wir gerade die größten Lücken und den größten Bedarf, was können wir eben auch leisten. Deswegen sind wir dann damals auch mit in die Seenotrettung gegangen, weil da der Bedarf einfach ganz offensichtlich war und ja auch immer noch ist. Haben dann aber doch festgestellt, dass die Seenotrettung ja schon sehr spezialisiert ist und dass dann nicht unbedingt wir jetzt die Organisation sind, die das dann auch noch machen müssen sozusagen, sondern da gab es dann ja auch schon Sea-Watch und andere Rettungsorganisationen, die da auf jeden Fall schon weiter waren und das auch, ja, ich sag mal, professioneller schon aufgezogen hatten. Aber genau, eigentlich ist es dabei geblieben, wir schauen uns mehr oder weniger auf der Welt um, wo ist der Bedarf gerade groß, welche Krisen sind vielleicht auch nicht so sehr in der Öffentlichkeit und wo können wir ja das, was wir machen, am besten einsetzen. Und gleichzeitig gibt es jetzt auch seit ein paar Jahren so ein System über die Weltgesundheitsorganisation, also über die WHO. Das nennt sich EMT, Emergency Medical Teams. Da kann man sich klassifizieren lassen. Die Idee dahinter ist, dass ja, es Organisationen gibt, die alle nach demselben Standard arbeiten, sodass, wenn irgendwo Hilfe dann auch ankommen soll, klar ist, dass das mit einer gewissen Professionalität stattfindet und auch diese Organisationen untereinander sich gut austauschen können, gut zusammenarbeiten können. Über diesen EMT-Mechanismus gibt es dann eben auch tatsächlich regelmäßig Anfragen von zum Beispiel Ländern, denen gerade irgendwie eine Krise stattfindet, eine Katastrophe. Die können dann bei der WHO anfragen, ob sie sozusagen nicht ein EMT entsenden können. Und die WHO leitet diese Anfrage dann an die Teams weiter und die können sich dann sozusagen melden und sagen, ja, hier, wir sind bereit, wir können in Einsatz gehen. Darüber kommen eben auch immer wieder Anfragen rein sozusagen, und bei diesen Anfragen ist es ein bisschen einfacher, weil sozusagen die Hilfe dann von dem jeweiligen Land auf jeden Fall auch gewollt ist und man dann auch unterstützt wird durch die WHO. Das ist manchmal ein bisschen einfacher, dann Fuß zu fassen in gewissen Regionen oder Ländern, als wenn man es dann auf eigene Faust probiert. Weil das haben wir zum Beispiel auch im Jemen versucht und sind da dann aber doch auch gescheitert und haben dann irgendwann auch abgebrochen, da weiter reinzugehen, weil es einfach gab keinen Ansatzpunkt für uns, da richtig aktiv zu werden. Und das heißt, es ist ein bisschen so eine Mischung aus dem, was so, ich sag mal, von offizieller Seite her angefragt wird, aber auch ganz klar natürlich, wo sehen wir den Bedarf und wo können wir helfen. Und wie bereitet ihr euch auf solche Einsätze vor, sowohl auf die, die ihr euch selber aussucht, als auch die, die die WHO anfragen? Ja, im Vorfeld gibt es ja natürlich erstmal ja so eine Monitoring-Phase, würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, bei uns das Projektmanagement guckt sich dann erstmal genau an, ja, was ist eigentlich gerade so die Lage vor Ort, was gibt es dazu schon, was wissen wir, was für Infos gibt es vielleicht von der UN oder von dem örtlichen Gesundheitsministerium oder so. Erstmal rausfinden, sozusagen, was ist denn der eigentliche, wirkliche Bedarf. Und inwieweit deckt sich das mit dem, was wir dann auch anbieten und abdecken können? Dann gibt's dazu dann eben erstmal Gespräche mit den jeweiligen Stellen, bis dann sich daraus langsam herausformt, sozusagen, was der eigentliche Einsatz wieder dann aussehen wird. Natürlich dann auch die Finanzierungsfrage, je nachdem, ob wir das dann aus Spendengeldern finanzieren oder ob es dann zum Beispiel Gelder von irgendwelchen Stiftungen oder sowas gibt. Und dann, wenn das alles steht, wenn sozusagen das Projekt auf dem Papier steht, dann geht's los in die Umsetzung. Das heißt, die ganze Logistik, Material besorgen, falls wir nicht alles vor Ort haben. Gleichzeitig gibt es dann meistens nochmal ein kleineres Team, was schon mal vorfährt sozusagen und ein sogenanntes Assessment macht, also sich vor Ort nochmal selber ein Bild zu machen, vielleicht auch nochmal in den Krankenhäusern vorbeizuschauen. Oder bei den zuständigen Ministerien vor Ort, wenn es sowas gibt. Wenn es jetzt weniger so eine staatliche Geschichte ist, sondern dann eher um, weiß ich nicht, zum Beispiel Refugee Support oder so, ja, fährt man halt in die Region und klappert dann verschiedene Orte ab und kommt mit den Leuten einfach ins Gespräch, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist die Lage vor Ort und was wird gebraucht. Und dann gleichzeitig zur Logistik läuft dann auch das Crewing an. Das heißt, wir schreiben dann in unseren Pool, den wir haben, aus ja, Ärztinnen, Krankenschwestern, Logistikern, Technikern, was auch immer, schreiben wir dann Anfrage, dass so ein Einsatz geplant ist für den Zeitraum und schauen dann, wer sich zurückmeldet. Gegebenenfalls machen wir dann auch nochmal gezielte Aufrufe, dass wir Leute suchen. Ja, und wenn das dann alles irgendwann steht, Logistik klar ist, das Team klar ist, dann kann es im Prinzip dann losgehen in den Einsatz. Und ja, je nachdem, wie der Einsatz dann eben aussieht, muss man dann vor Ort immer schauen, wie man sich dann einrichtet, ob das mit irgendwie mit offizieller Auftrag ist, dann kann man dann natürlich auch ein bisschen anders auftreten als jetzt zum Beispiel beim Refugee Support in Bosnien, wo wir ja doch auch immer ein bisschen unter dem Radar bleiben mussten, weil das ja eigentlich nicht so sehr gewollt war von der bosnischen Regierung, dass da Geflüchtete irgendwie unterstützt werden. Wir haben jetzt schon ganz viel über Einsatzvorbereitungen, Einsatzorte gesprochen. Kannst du ganz kurz sagen, wo seid ihr überhaupt gerade im Einsatz? Gaza hast du gerade schon erwähnt und wie ist überhaupt die aktuelle Lage für euch da? Gerade sind wir in der Ukraine. Also da sind wir seit Kriegsbeginn, seit mittlerweile 3 Jahren schon leider. Und in Gaza, Sudan versuchen wir gerade noch reinzukommen, aber auch da ist es ziemlich schwierig. Genau, in Ukraine merken wir, dass es auf jeden Fall zunimmt, was gerade Angriffe angeht. Also wir haben auch ein Team in Dnipro. Da hat es massiv zugenommen, was Drohnen angeht. Und in den 3 Jahren bisher waren immer mal wieder, ja, sag mal so Spitzen zu merken von Angriffen. Aber im Prinzip, also so Luftalarm haben unsere Teams da eigentlich regelmäßig. Allerdings jetzt natürlich auch mit der ganzen politischen Situation und dem Nicht-Wissen, wie es so richtig weitergeht, merkt man dann schon vor Ort auch, dass die Leute verunsicherter sind. Und ja, diese Angriffe, die da eben zunehmen, ist gerade ganz deutlich spürbar. Eben auch auf die Angriffe auf die Infrastruktur und dass sich da gerade ja viel bewegt oder eben auch nochmal versucht wird, da den Standpunkt klar zu machen von russischer Seite aus. Es ist also ja schon ein Stück weit gefährlicher geworden. Für Gaza ist es gerade extrem geworden, hat sich gerade extrem verschlechtert, die Situation. Also die war ja vorher schon heftigst, aber jetzt gerade gestern mit einem Kollegen gesprochen, der jetzt gerade vor Ort ist, der meinte, er hätte nicht geglaubt, dass es vorher irgendwie sowas wie Samthandschuhe gegeben hätte, aber offenbar wurden die jetzt doch auch nochmal ausgezogen. Also ja, diese Unerbittlichkeit, mit der da gerade die Bombardierungen stattfinden, meinte, er haben auf jeden Fall nochmal deutlich zugenommen zu dem, was vor der Waffenruhe aufgetreten ist. Mittlerweile werden die Angriffe oder diese Bombardierungen, die früher noch durchs israelische Militär auch so angekündigt wurden, werden mittlerweile immer seltener angekündigt. Das heißt, ja, die normale Bevölkerung, die Menschen wissen nicht, wann irgendwo was passiert und können sich dementsprechend nicht darauf vorbereiten. Und im Prinzip kannst du dich jederzeit dann überall treffen. Diese humanitäre Zone, die vorher ausgewiesen wurde, die, also humanitäre Zone in Anführungsstrichen, weil die auch damals nicht davor geschützt hat, dass da Kämpfe stattfinden. Aber auch die gibt es so nicht mehr wirklich. Und ja, wie gerade gesagt, also es finden jetzt überall Kämpfe statt oder überall wird bombardiert. Die Leute haben keine Möglichkeit, sich da irgendwie darauf vorzubereiten. Vor der Waffenruhe gab es eben die Möglichkeit, über die WHO den beiden Kriegsparteien mitzuteilen, ja, wo wir uns aufhalten, wo wir vielleicht irgendwie hinfahren, Patienten abholen oder sowas. Und dieses Notification-System gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich meine, also es war vorher natürlich auch keine hundertprozentige Sicherheit. Wenn man jetzt sich daran erinnert, die Mitarbeiterinnen von der World Central Kitchen, die getötet wurden, das war im Prinzip auch bekannt, dass die da unterwegs sind. Aber ja, mittlerweile, also ohne dieses System ist das einfach kein gutes Gefühl, dass man irgendwie keinen Kommunikationsweg mehr hat, mitzuteilen, wo man sich aufhält und was man macht. Die Grenzen sind jetzt geschlossen für humanitäre Hilfe, aber auch für kommerzielle Waren und so, seit 3 Wochen mittlerweile. Das heißt, in Gaza steigen die Preise auch gerade wieder massiv und ja, so langsam merkt man auch wieder dann überall den Mangel an Lebensmitteln, Treibstoff und ja, allem, was man so tagtäglich braucht. Das heißt, wenn das so weitergeht, wird das auch nicht lange dauern, dass die Leute halt wieder vor Ort hungern. Ja, insofern ist gerade die Situation in Gaza deutlich beschissener als vor der Waffenruhe. Mal abgesehen von diesen operativen Herausforderungen, die eure Einsätze mit sich bringen, also dass ihr keinen Zugang bekommt oder dass die Grenzen zu sind, dass Krieg herrscht und auch die Leute, die für Carlos arbeiten, aktuell super gefährdet sind, auch einfach verletzt zu werden oder getötet zu werden. Was sind so sonst eure größten Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen ihr gerade so zu tun habt? Schwierigkeiten sind auf jeden Fall Finanzierung. Das ist ja fast immer. Allerdings ist jetzt schon auch einfach deutlich zu merken, also Spendenbereitschaft geht allgemein ein bisschen runter. Kann man drüber spekulieren, warum das so ist, aber ich meine, ja, während irgendwie alles andere teurer wird, sitzt das Geld dann nicht so locker. Ich glaube, die Leute oder viele Leute sind auch ein bisschen, ja, nicht genervt, aber vielleicht auch einfach ein bisschen überfordert von der Schlagzahl von den Krisen und von Dingen, die gerade aus dem Ruder laufen, dass da vielleicht auch einige Leute gerade eher so ein bisschen Abstand brauchen und sich nicht mit solchen Themen so sehr beschäftigen wollen. Ja, das ist das eine Problem. Dann sehen wir natürlich auch das Problem auf uns zukommen durch die politischen Ereignisse in den USA, die ja auch eins der größten Geberländer waren, was so ja, Finanzierung angeht und auch natürlich viele eigene Projekte in zahlreichen Ländern hatten. Das wird auf jeden Fall auch noch, glaube ich, an vielen Stellen ein Problem werden. Ja, darüber hinaus natürlich die ganze allgemein politische Situation, in der man gerade nicht das Gefühl hat, dass es weniger werden würde, was Krisen und Kriege angeht, während gleichzeitig ja so zum Beispiel die Völkerrecht oder auch das humanitäre Recht ausgehöhlt wird oder einfach nicht mehr so viel Beachtung findet. Also Angriffe auf humanitäre Helferinnen oder medizinisches Personal nehmen halt in jedem Konfliktgebiet zu und also so Schutzzeichen oder sowas hat man manchmal den Eindruck, dass so ein Rotes Kreuz eher zur Zielscheibe wird, als dass es irgendwie schützt. Das sind auf jeden Fall Probleme, die wir gerade haben und die wahrscheinlich auch noch ein bisschen ein bisschen zunehmen werden. Meine letzte Frage, wie kann man euch unterstützen? Was für eine Unterstützung wünscht ihr euch? Uns kann man unterstützen, indem man A, natürlich selber spendet oder Veranstaltungen auf die Beine stellt, in denen für uns und unsere Arbeit gesammelt wird. Man kann es auch gerne anfragen, Infomaterial, was man verteilen kann oder vielleicht auch einen Vortrag halten, kann man auch organisieren. Ansonsten suchen wir immer Leute, die bereit sind, in Einsatz zu gehen, die ja technische Skills haben oder eben medizinische Ausbildung. Da kann man sich gerne bei uns melden, dann muss man auch keine Sorge haben, dass man dann irgendwie direkt in irgendein Kriegsgebiet geschickt wird, sondern wir schauen dann natürlich auch genau hin, wer für welchen Einsatz geeignet ist. Genau, dann ist man halt bei uns in einem Pool mit drin und wenn es dann irgendwann darum geht, dass wir Leute brauchen, dann können wir eben diesen Pool anschreiben und dann kann man sagen, hier, ich passe oder das Profil passt auf mich und ich würde gerne mit in den Einsatz gehen. Man kann uns in der Werkstatt unterstützen, man kann gerne einfach mit uns Kontakt aufnehmen und sagen, wenn Leute in Berlin sind und sagen, sie möchten gerne irgendwie regelmäßig aktiv werden, von ja vielleicht in Öffentlichkeitsarbeit mitarbeiten oder in der Werkstatt mal was schrauben, irgendwie eine Veranstaltung planen, genau, dann meldet euch gerne bei uns. Alles Wichtige zu Cardus und ihrer Arbeit findet ihr unter cardus.org. Eine lange und ausführlichere Version des Interviews findet ihr in den nächsten Tagen auf unserer Webseite. Also stay tuned. Die Koloniestraße 10 in Berlin-Wedding kämpft schon seit Jahren gegen ihre Verdrängung. In dem folgenden kurzen Audio stellen wir die Situation vor. Für die kommende Zeit planen wir jedoch einen umfangreicheren Beitrag zum Thema. Wir stehen heute hier, weil ein Stück unserer Stadt bedroht ist. Ein Ort, der seit Jahrzehnten für Kultur, Gemeinschaft und Stadtnatur steht. Die Kolonie 10 ist mehr als ein Hof mit historischen Gebäuden. Sie ist ein Symbol für das, was Berlin ausmachen sollte. Vielfalt, Zusammenhalt und das Recht auf eine lebenswerte Stadt für alle. Doch genau dieses Symbol wird seit Mittwoch zerstört. Jahrhundertealte Strukturen, die nicht nur unsere Geschichte und die Geschichte von BewohnerInnen und ArbeiterInnen seit über einem Jahrhundert erzählen, sondern auch Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tierarten bieten, sollen Mikroapartments weichen. Hochpreisige Wohnungen, die nicht für uns gemacht sind, sondern für den Profit. Die Koloniestraße 10, oder auch Kolonie 10 genannt, ist ein Ort im Wedding im Gesundbrunnen-Kiez. Ja, dieses Gelände gibt es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist ein ehemaliger Fuhrhof und das bedeutet, es ist ein sehr langer Hinterhof, der bebaut ist mit Remisengebäuden, die ja ebenfalls sehr alt sind natürlich. Da wohnen Menschen und es gibt auch sehr viele Gewerbeeinheiten in diesem Hof, kleinteilige Arbeitsräume, die als Werkstätten genutzt werden können oder als Ateliers oder als Garagen, um dort was zu basteln oder zu schrauben. Und dieser Hof, der wurde eben bis vor einigen Jahren, bis zu seinem Verkauf, wurde der sehr rege genutzt von eben seinen BewohnerInnen, den Leuten, die hier feste Wohnmietverträge haben und aber eben auch den Menschen, die hier ihre Arbeitsplätze hatten. Man kann sagen, dass es eine Reihe Verkäufe gab, also von einer Erbengemeinschaft zum Investmentfonds bis zum jetzigen Eigentümer. Dass relativ schnell klar war, dass wir da von Verdrängung und Gentrifizierung bedroht sind, da relativ schnell eben angefangen wurde, die Gewerbe zu entmieten und wenig Gesprächsbereitschaft zu erkennen war, was das angeht. Wir haben selbst Konzepte entwickelt, Umnutzungskonzepte. Wir haben mit einem Architekturbüro zusammengearbeitet. Wir haben die Sachen regelmäßig vorgelegt und in der Hoffnung, dass sich vielleicht eine komplette Verdrängung oder noch schlimmer eine komplette Vernichtung des Hofes zu verhindern ließe. Aber es war relativ schnell klar und es wurde uns auch ziemlich schnell klar kommuniziert seitens des Eigentümers, dass er kein Interesse daran hat, den Hof zu erhalten. Das heißt, das Ziel ist, den kompletten Hof abzureißen, um Mikroapartments zu bauen. Dann wurde eben der Hof, 2017 verkauft und seitdem wurden nach und nach dann eben diese Gewerbemietverträge aufgelöst, nicht alle auf einen Schlag, aber so, dass nach einigen Jahren dann eben die letzten Kündigungen auch umgesetzt wurden und dass dann alle Gewerberäume seit einigen Jahren leer stehen. Genau, aber nichtsdestotrotz besteht weiterhin diese lebendige Gemeinschaft, also die BewohnerInnen und die ehemaligen MieterInnen sind nach wie vor im Austausch und im Kontakt und der Hof bleibt ein lebendiger Ort. Geschlossene Systeme im Sinne von anonymer Nachbarinnenschaft, gated communities, gibt es in dieser Stadt en masse und Projekte, wie wir auch in unserer Nachbarschaft sehen, Mikroapartments, möbliertes Wohnen auf Zeit, trägt nicht zu einer gesunden Kiezstruktur bei. Und was wir hier sehen und gesehen haben auf dem Hof, war einfach das Potenzial, Strukturen zu öffnen. Wir sind viele, die das nicht gut finden und das auch zu Recht. Also es ist immer so die Gefahr auch, dass man halt als Spinner oder als Verrückter oder als, dann abgetan wird oder dass die einem das einreden wollen, dass man sich zu Unrecht wehrt und dass man irgendwie spinnt. Aber ich meine, wieso sollte man spinnen, wenn ganz akut das Wohnen gefährdet ist? Also was passiert dann? 2018 gab es dann den ersten Abrissversuch seitens des Eigentümers. Das war am 6. Dezember, Nikolausmorgen, als eine Truppe, Abrissleute hier auf den Hof kamen und uns relativ unvorbereitet getroffen hat. Wir konnten das dann mit Hilfe von Ämtern, also in dem Falle war es Milieuschutz, dann verhindern, auch mit Hilfe von unserem eigenen Umnutzungskonzept. Und es gab bereits Zerstörung der Strukturen, Türen wurden ausgehangen und aufgebrochen und Dächer wurden stark beschädigt. Wir haben schon den Eindruck, dass eigentlich die Ämter eher dazu da sind, um so Routineverfahren abzuwickeln und die nicht eigentlich dazu da sind, um, wenn Sachen sich gegen Mensch und Natur richten, um da dann einzuschreiten. Wir haben wirklich sehr oft gehört, dass Leute nicht zuständig sind oder dass sie keine Handhabe hätten, dass es nicht in ihrer Macht steht und so weiter. Und ja, also dazu muss man irgendwie auch erstmal den Arsch in der Hose haben als Einzelperson. Also wir sind jetzt immerhin ein Verein, um da große Klagen und Gerichtsverfahren dann anzustreben, weil das ist einfach so viel Zeit, die das bindet, so viel, also Geld natürlich auch. Also es kann Leute in den Ruin treiben, wenn sie sich wehren. Also das haben wir hier echt gemerkt in den letzten Jahren, wie krass es an unsere Kapazitäten geht. Anfang Januar diesen Jahres wurden dann allerdings Tatsachen geschaffen. Es kam das Abrissunternehmen Caramba Carajo auf unserem Hof an und die haben dann auch eifrig ihren Namen aller Ehre gemacht und haben angefangen abzureißen, obwohl es da rechtlich durchaus noch ganz große Fragen und Unklarheiten gab und wir jetzt eben auch vor Gericht bestätigt wurde durch einen Eilantrag, der von den Naturfreunden gestellt wurde, hat das Gericht bestätigt, dass das so nicht weitergehen darf und es gab einen Bau- bzw. einen Abrissstopp. Die wichtigste Waffe für uns, um uns gegen die Verdrängung zu wehren oder gegen die Schikanen zu wehren, ist, dass wir sie aussprechen. Also Öffentlichkeit ist super wichtig, dass Zeitungen darüber schreiben, dass das Radio und Fernsehen darüber berichten, dass einfach andere auch sehen können, was hier passiert. Das ist super wichtig für uns, dass wir hier nicht allein sind mit diesem Ärger. Wir sind viele und wir sind laut und wir lassen uns nicht verdrängen. Dieser Kampf ist kein einzelner Kampf. Es ist ein Kampf für alle, die in dieser Stadt leben und atmen. Eine Stadt gehört den Menschen und nicht den Spekulanten. Lasst uns gemeinsam laut sein für den Artenschutz, für das historische Ensemble, für die Stadtnatur und für die Geschichte der Kolonie 10. Wir fordern den sofortigen Stopp aller Abrissarbeiten. Wir fordern den Erhalt dieses einzigartigen Ortes. Wir fordern eine Stadtpolitik, die ihre BürgerInnen schützt und nicht den Profit von wenigen. Lasst uns weiterkämpfen, bis wir gewinnen. Für die Kolonie 10, für Berlin und für uns alle. Dankeschön. Mehr Infos zur Kolonie 10 findet ihr unter kolonie10.de. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Willkommen, willkommen bei Wo herrscht Anarchie? Eurer satirischen Presserückschau auf alles, was die Anarchie in letzter Zeit so getrieben hat. Wir erwähnen das selten, aber ihr könnt uns gerne weiterhin all eure Funde rund um die Anarchie schicken. Und wir schauen, wie wir das Ganze ins antiautoritäre Licht setzen können. Und damit legen wir auch schon los. Auf der Website rheinpfalz.de finden wir einen Bericht aus dem Leininger Land. Unter dem Titel Anarchie ohne Ampel geht es um den Verkehr in Asselheim. Unter dem Bild zum Artikel steht: Die Ampel ist aus, aber trotzdem läuft der Verkehr in Asselheim reibungslos. Tja, nach dem Aus der Ampel in Berlin hat man ja den kompletten Zusammenbruch des Landes befürchten müssen. Aber offenbar... Nach Ampelausfall in Asselheim. Verkehr fließt reibungslos. Ach so, es geht nicht um die Ampelkoalition, sondern nur um eine echte Ampel. Na gut, kein Problem. Die Ampel funktioniert demnach nicht und trotzdem kommt es nicht zu Verkehrsunfällen. Ergo, es herrscht Anarchie. Klingt logisch. Und wäre in einer freien Gesellschaft auch nicht anders. Außer, dass es deutlich weniger Fahrzeuge gäbe. Der Donaukurier veröffentlichte übrigens einen Artikel unter dem Titel Anarchie tags und nachts. Und da geht es um Ingolstadt. Da der Artikel aber gesperrt ist, gehen wir mal davon aus, dass auch dort die Ampel ausgefallen ist und sonst nichts weiter los ist. Was auch sonst. Wir bleiben in Bayern. Die Mittelbayerische Zeitung beglückt uns mit dem Anfang eines Artikels und gleich zu Anfang, dem einzigen Teil, den wir lesen können, heißt es: Der Preisträger des Deutschen Kleinkunstpreises beweist seine Fähigkeit, beim Publikum mit messerscharfen Pointen gleichzeitig brüllendes Gelächter und mulmiges Schlucken auszulösen. Dieter Hallervorden war es wohl kaum. Wer bleibt da noch? Comedian Moritz Neumeier zwischen Angst und Anarchie. Gut zusammengefasst. Wenn wir das Wort Comedian nur hören, ist uns Angst und Bange. Aber manchmal, ganz selten, gibt es doch richtig gehenden anarchischen Aufruhr, dass den Herrschenden Angst und Bange wird. Womit machen wir weiter? Drei Akkorde für die Anarchie im Darmstädter Staatstheater. Mit der Website mein-spitze.de und ihren Plus-Kulturnachrichten. Weiter heißt es in der Audioversion zum Beitrag: Das Punktstück Oper Otze Axt mischt bei der Uraufführung die Kammerspiele auf. Ein geglücktes Experiment. Ach so, das Punktstück also. Wenn das die PunkerInnen mal hören, dann geigen die euch mal so richtig drei Akkorde. Oder wie geht der Beitrag weiter? Möchten Sie weiterhören? Dann schließen Sie ein Abo ab unter vrm-abo.de/plus. Nun ja, möchtet ihr weiterhören bei Wo herrscht Anarchie? Dann hört einfach weiter zu. Es kommt noch mehr. Den Abschluss macht die Website mallorcamagazin.com. Dort finden wir einen wunderbaren Artikel unter dem Titel Anarchie auf Mallorca. Gemischtwarenladen verschenkt alle seine Artikel und sorgt für Hysterie. Was war passiert? Im Gewerbegebiet von Son Castello von Palma de Mallorca ist es am vergangenen Mittwoch zu Menschenaufläufen und einem großen Stau gekommen, weil ein dortiger Großwarenhändler von Gemischtwaren seinen Bestand verschenkte. Es sah aus wie eine Art von Zombie-Dämmerung kombiniert mit kollektiver Verwahrlosung, ironisierte ein Zeuge. Das ist auf jeden Fall ein eindrückliches Bild und macht uns neugierig darauf, was sonst so passiert ist. Wir haben nur ein paar Räucherstäbchen mitgenommen. Alles war zerstört, so ein Arbeiter aus der Gegend. Diese Person erklärte, dass die Menschen, teilweise in Begleitung von Kindern, hysterisch waren und alles mitnahmen, was sie konnten. Die Anekdote lehrt uns einiges über die Anarchie und die Sozialisierung der Menschen im Kapitalismus. Handeln manche Menschen anarchisch, verschenken sie beispielsweise einfach alles. kann es leider passieren, dass die warenförmige und blindwütig auf den Konsum ausgerichtete Zombie-Sozialisierung der Menschen in den hiesigen Gesellschaften komplett durchschlägt und Solidarität und gegenseitige Hilfe unter die Räder kommen. Umso wichtiger erscheint es da, solche Aktionen mit begleitenden Maßnahmen abzurunden, auf das wir als Menschen und als Gemeinschaften unsere Selbstwirksamkeit und unsere gegenseitige Achtung nicht aus dem Blick verlieren. Hoch die Hände. Ende. Wir sind am Ende des Libertären Podcasts angekommen. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.